Dieses Lied ist nur für Anne ganz allein. Nur für Anne soll dieses Liedchen sein. 3, 4! Dieses Lied ist nur für Anne ganz allein. Nur für Anne soll dieses Liedchen sein.